Das ist die Hörbuchversion von dem Chrom E-Book Ein Jahr konsumieren. Mehr Hörbücher gibt es auf chromsite.com/de. Als ich etwa 12 Jahre alt war, fing ich an, etwas sehr Seltsames über die Welt zu bemerken. Es wiederholt sich Jahr für Jahr. Ich erkannte, dass jedes Jahr fast identisch mit dem Jahr davor ist und im Wesentlichen identisch mit dem Jahr danach sein wird. Die gleichen Dinge passieren. Schule, Arbeit, Wochenenden, Ferien, Neujahr, Weihnachten, Ostern, Geburtstage, Halloween und so weiter. Alles Jahr für Jahr in einer sich wiederholenden Schleife. Die gleichen Strukturen, gleiche Traditionen, gleiche Lebensformen treten in allen Phasen auf. Wenn ich das Leben meiner Eltern genau genug beobachte, werde ich wahrscheinlich wissen, wie meins in den nächsten 30 bis 40 Jahren aussehen wird. Ich fing an, das tiefer zu hinterfragen, da es mir so langweilig erschien, jedes Jahr die gleichen Dinge zu tun. Ich fing an zu fragen, was ist ein Jahr, was sind Tage und Ferien, was ist Schule oder Arbeit? Sogar noch wichtiger, warum scheint es, dass niemand von all den todlangweiligen Wiederholungen übermäßig gestört wird oder sich zumindest laut darüber Gedanken macht? Je mehr ich über die Welt lernte, desto mehr wurde mir klar, dass unter all dem jährlichen Spektakel ein verborgenes, jedoch nicht mysteriöses Geheimnis lauert, das diesen sich wiederholenden Zustand nicht nur unterstützt, sondern ihn aufrecht erhält und fordert, ja, vielleicht sogar bestimmte Aspekte davon erfunden hat. Ich spreche vom Geldsystemspiel an sich. Wie ich dir zeigen möchte, ist die Art und Weise, wie wir durch unser ganzes Leben tanzen, fast vollständig vom Geldsystem Konsumverhalten geprägt. Es ist etwas, was viele nicht einmal in Frage stellen, aber sobald du das einmal getan hast, wirst du ein auffälliges Muster finden. Sollen wir anfangen? Zunächst, was ist ein Jahr, ein Tag, eine Minute und eine Sekunde? Wir alle scheinen uns einig zu sein, dass wir das Jahr 2019 haben. Aber worauf beziehen sich diese datumsbasierten Konzepte? Wenn wir Fossilien, Gesteine oder die gesamte Welt um uns herum mit wissenschaftlicher Präzision analysieren, werden wir sehen, dass das Universum vor etwa 13,8 Milliarden Jahren entstanden ist. Die Erde entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren, das komplexe Leben vor etwa 500 Millionen und der anatomisch moderne Mensch vor etwa 200.000 Jahren. Vor 50.000 bis 30.000 Jahren wanderten Menschen zu den Amerikas, nach Australien, Asien und in andere Teile der Welt aus. Halt einfach einen Moment inne und denk darüber nach, dass es heute rund 1 Milliarde Menschen in Nord- und Südamerika gibt, einem Ort, an dem es noch vor relativ kurzen 30.000 Jahren keine Menschen gab. Ziemlich interessant. Vor etwa 11.000 Jahren begannen sich die ersten komplexen Gesellschaften zu entwickeln. Von da an haben Menschen ernsthafter versucht, die Welt zu verstehen, vor allem zu ihrem eigenen Nutzen. Damit sie ihr Leben kontrollieren konnten, mussten sie zuerst verstehen, wie die Umwelt funktioniert. Sie bemerkten einige Muster im Wetter und im Himmel. Indem sie den Mond, Sterne und einige Planeten, die zu dieser Zeit auch als Sterne galten, verfolgten, konnten sie anfangen, das Wetter vorherzusagen. Das hat sich als großer Vorteil erwiesen. Denkt darüber nach, dass sie jetzt ein weitaus besseres landwirtschaftliches System aufbauen und sich besser auf die kommenden Zeiten vorbereiten konnten. Diese ganze Besessenheit von der Zeiterfassung hat sich in die Tage, Monate, Jahre und Uhren verwandelt, die die meisten von uns bis heute respektieren und verwenden. Zu erforschen, wie Kalender entstanden sind, ist eine ziemliche Herausforderung, aber es scheint, dass das nicht so schwer war, als es keine Internetverbindung gab, wie es für diejenigen war, die vor 8000 Jahren lebten. Zu verschiedenen Zeiten waren 10 Monate ein Jahr oder 5 bis 10 Tage eine Woche, oder es gab gar keine Wochen. Das alles wurde erfunden, indem Menschen die Himmelskörper beobachteten und das Ganze über Jahrtausende fein abgestimmt haben, manchmal um einer religiösen Agenda oder einfach einer gesellschaftlichen Akzeptanz zu entsprechen oder einfach nur, um praktisch genug zu sein, die Zukunft vorhersagen zu können. Eine interessante Sache geschah vor etwa 1500 Jahren, als jemand beschloss, die Zeit für die Geburt Christi neu zu setzen, eine sehr bekannte Persönlichkeit, die zu dieser Zeit viele Religionen beeinflusst hatte. Im Grunde genommen, wenn wir das heutige Jahr betrachten, sagt es uns, dass Christus vor 2019 Jahren geboren wurde. Und so sind wir oder die überwiegende Mehrheit von uns dazu gekommen, diese Darstellung heute zu benutzen. Also, wir sagen, das ist das Jahr 2019 und das ist auch der Grund, warum einige von den erweiterten Bezeichnungen AD oder BC verwirrt sind. BC bedeutet einfach Before Christ, vor Christus, als Bezugnahme auf die Jahre vor der Geburt dieser Figur, einschließlich der Zeit der Dinosaurier und Einzeller. Während AD für Anno Domini steht, ein lateinischer Ausdruck, der im Jahr unseres Herrn bedeutet und sich auf das Geburtsjahr Christi bezieht. Das sind religiöse Zeichen, die bis heute bei uns geblieben sind, obwohl die Verwendung solcher Schreibweisen die Unermesslichkeit und Bedeutung der Milliarden von Jahren, in denen Billionen von Billionen Sterne fusionierten, Planeten sich gebildet haben und Leben sich entwickelt hat, schändlich verbirgt. Wenn wir einen wirklich wichtigen Moment nehmen würden, um mit unserer Notierung von Jahren für menschliche Gesellschaften zu beginnen, schlage ich vor, dass es entweder 3,6 Milliarden Jahre sein sollten, etwa zu der Zeit, als die ersten lebenden Zellen der Erde entstanden sind, oder vielleicht der Moment, als Menschen anfingen, von Afrika in andere Teile der Welt zu wandern. Das Ereignis, das zu den Gesellschaften und der Entwicklung geführt hat, die wir heute sehen. Auf jeden Fall denke ich, dass es viel wichtigere Momente gibt, um die Jahresdarstellung zu markieren und ihr eine wirklich wissenschaftliche Bedeutung zu verleihen. So albern das für dich klingen mag, Jahre, Monate, Wochen, Tage etc. sind nur menschliche Erfindungen, die nur manche für normal halten und, obwohl sie für bestimmte wissenschaftliche Bereiche und bestimmte Zeiträume nützlich sind, vielleicht nicht mehr so sinnvoll oder nützlich sind wie früher. Aber zuerst, was ist ein Tag? Aus wissenschaftlicher Sicht ist das nichts Genaues. Während sich die Erde um ihre eigene Achse dreht und um ihren nächsten Stern, die Sonne, kreist, erreichen verschiedene Wellenlängen des Lichts vom Stern unseren Planeten. Da die Erde kugelförmig ist, wird nur etwa die Hälfte des Planeten mit verschiedenen Wellenlängen des Lichts von der Sonne überflutet, während gleichzeitig die andere Hälfte nur leicht von Wellenlängen anderer Sterne und weiter entfernten Planeten überflutet wird. Ein kleines Band dieser Wellenlängen ist für unsere Augen erkennbar, sichtbares Licht. Wir sehen, weil ein Teil dieses sichtbaren Lichts von Bergen, Blumen, Wänden, anderen Menschen etc. reflektiert wird und in unsere Augen gelangt. Wir nennen das Tageszeit. Auf der dunklen Seite der Erde, was wir Nachtzeit nennen, sehen wir viel weniger deutlich, da das Licht von anderen Sternen viel schwächer ist, da die Lichtquellen, Sterne, auf dieser Seite des Planeten viele Lichtjahre entfernt sind. Bei Vollmond jedoch wird mehr Sonnenlicht vom Mond reflektiert und zurück auf die dunkle Seite der Erde geworfen, sodass wir viel besser sehen können. Wenn unsere Augen in der Lage wären, andere Wellenlängen zu erkennen, könnten sich Tag und Nacht für uns nicht unterscheiden, oder der Unterschied wäre viel weniger erkennbar oder auf eine völlig neue Art und Weise verschieden. Das ist einer der Gründe, warum der Begriff Tag meist ein menschliches Konzept ist, das auf einigen ungenauen Mustern der Realität beruht. Die Rotation der Erde um ihre Achse und die Umlaufbahn um die Sonne ist nicht so genau. Da diese Muster Tag und Nacht direkt auf dem Licht basieren, das wir sehen können, ist es wichtig zu erkennen, dass sie nur deshalb wichtig gemacht werden, weil wir ihnen Bedeutung verleihen. Es gibt viele andere Muster in der Natur, die wir nicht verwenden, Magnetfelder, Klimavarianz, Sternpositionen, Sonnenflecken etc., entweder weil wir sie ganz einfach nicht benutzen oder weil sie für unsere wahrgenommenen Bedürfnisse in der heutigen Gesellschaft und oder für uns als Individuen nicht nützlich sein könnten, vielleicht weil sie für uns nicht so leicht zu erkennen oder nicht regelmäßig genug sind. Ein Jahr ist eine unvollkommene Umlaufbahn der Erde um die Sonne und ein Tag ist eine unvollkommene Rotation der Erde um ihre eigene Achse. Beide können in bestimmten Bereichen sehr nützlich sein, aber die Art und Weise, wie wir sie auf gesellschaftlicher Ebene interpretieren, ist vielleicht viel zu obsessiv. Ein Tag ist auch in Stunden, Minuten, Sekunden und sogar kleinere Einheiten unterteilt, die regelmäßige Bewegungen innerhalb eines bestimmten beliebten Mechanismus ermöglichen. Diese Einheiten wurden perfektioniert, um das Tick-Tack weniger von äußeren Faktoren wie Bewegung, Druck und Schwerkraft beeinflusst zu halten. Bis vor 4000 Jahren hatten Menschen keine Ahnung von Minuten oder Stunden. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, einen Tag ohne seine kleineren Unterteilungen, Stunden, Minuten und Sekunden zu überstehen? Interessant. Mit einer sehr einfachen Methode wurde der Tag in kleinere Teile aufgeteilt. Sie steckten im Grunde genommen einen Stock in den Boden und berechneten, wie sich der Schatten, den der Stock warf, tagsüber bewegte. An einem Punkt beschlossen sie, einen Tag in 12 gleiche Teile aufzuteilen. Diese Aufteilung spiegelte Ägyptens Verwendung des duodezimalen Systems wider, wobei die Bedeutung der Zahl 12 typischerweise entweder auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sie der Anzahl der Mondzyklen in einem Jahr entspricht, oder auf die Anzahl der Fingergelenke an jeder Hand. 3 in jedem der 4 Finger, ohne den Daumen, sodass es möglich ist, mit dem Daumen bis 12 zu zählen. Da sie kein künstliches Licht zur Verfügung hatten, betrachteten sie die Nacht als völlig getrennt vom Tag, und die Länge ihrer Tagesstunden war von Wetterperiode zu Wetterperiode unterschiedlich. Die Sommerstunden waren länger als Winterstunden. An einem Punkt fingen sie an, die Zeit in der Nacht mit Sternen zu messen, und es passierte einfach, dass sie 12 Sterne benutzten, um dies zu markieren. So haben uns 12 Abteilungen für den Tag und 12 weitere für die Nacht einen 24-Stunden-Tag beschert. Jahrtausende lang hatten die Stunden nicht die gleiche Länge. Erst vor kurzem, vor 600 Jahren, wurden die Stunden weitgehend angepasst und akzeptiert, um eine feste Länge zu haben. Der 24-Stunden-Tag wurde zudem am meisten genutzten System, obwohl damals andere Systeme benutzt wurden, mit denen das globale Konzept der Stunden hätte erstellt werden können. Einige dieser anderen Systeme wurden jedoch verwendet, um Minuten und Sekunden zu entwickeln. Ein solches System war das sexagesimale Basis 60 System. 60 ist eine gut geeignete Zahl, um die Zeit in kleinere Einheiten aufzuteilen. So kann beispielsweise eine Stunde gleichmäßig in Abschnitte von 30 Minuten, 20 Minuten, 15 Minuten, 12 Minuten, 10 Minuten, 6 Minuten, 5 Minuten, 4 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten und 1 Minute unterteilt werden. 60 ist die kleinste Zahl, durch die jede Zahl von 1 bis 6 teilbar ist. Wie bereits erwähnt, hatten sie damals kein Internet, also kein Facebook, sodass sie Zeit damit verbringen konnten, mit Mathematik zu spielen und zu versuchen, Muster in der Natur zu finden. Vor etwa 2000 Jahren, als das System für die Längen- und Breitengrade entwickelt wurde, um die Erde zu kartieren, benutzten Menschen das gleiche Sexagesimalsystem, um es zu erstellen. Und während sie die Längengrade zur besseren Genauigkeit in kleinere Teile aufteilten, indem sie 60 kleinere Teile benutzten und dann jedes dieser Teile wieder in 60 andere Teile teilten, bezeichneten sie die erste Teilung der Längengrade als Partes minutae primae und die zweite als Partes minutae secundae. Nun wurden andere dazu inspiriert, die gleiche Schreibweise zum Zeitmessen zu verwenden und teilten jede der 24 Stunden in 60 weitere Teile, die sie Minuten nannten, und dann diese neuen Teile in 60 andere, die sie Sekunden nannten. So wurden Minuten und Sekunden erfunden als eine Darstellung, die durch die Kartierung der Erde mit Linien im Sexagesimalsystem inspiriert wurde. Denkt daran, dass dies vor 2000 Jahren der Fall war, als Menschen die Stunden nicht über alle Jahreszeiten hinweg als festen Zeitrahmen nutzen konnten. Um es noch deutlicher zu machen, das Konzept von Minuten und Sekunden wurde vor etwa 400 Jahren nicht gut umgesetzt. Davor teilten verschiedene Zeitanzeigen die Stunden nur in Hälften, Drittel, Viertel und manchmal 12 Teile auf, aber nie in 60. Tatsächlich wurde eine Stunde allgemein nicht als Dauer von 60 Minuten verstanden. Es war für die breite Öffentlichkeit nicht praktikabel, Minuten zu berücksichtigen, bis mechanische Uhren, die tatsächlich Minuten anzeigen, zum ersten Mal vor 200 bis 300 Jahren erschienen. Interessant ist, dass wir diese alten Vorstellungen immer noch verwenden, um die Zeit im Auge zu behalten. Und oft haben Menschen gekämpft, um diese alten Vorstellungen an unsere modernen wissenschaftlichen Instrumente und unser Wissen anzupassen. So wurde beispielsweise 1967 die Sekunde als die Dauer von 9.192.631.770 Energieübergängen eines Cäsiumatoms neu definiert. Hast du das verstanden? Ich auch nicht. Um die Atomzeit, ein besseres Tick-Tack aus der Natur, in Übereinstimmung mit der astronomischen Zeit zu halten, müssen anscheinend gelegentlich Schaltsekunden hinzugefügt werden. Daher enthalten nicht alle Minuten 60 Sekunden. Einige seltene Minuten, die mit einer Rate von etwa 8 pro Jahrzehnt auftreten, müssen tatsächlich 61 enthalten. In den letzten 8000 Jahren sind also zufällige Ideen, die durch Inspiration, Bedarf, mathematische Schönheit oder religiösen und gesellschaftlichen Kontext mutiert sind, zu dem geworden, was wir heute ein Jahr, einen Monat, eine Woche, einen Tag, eine Stunde, eine Minute oder eine Sekunde nennen. Die Geschichte dieser Darstellung zu verstehen ist sehr wichtig, um genau analysieren zu können, wofür sie wirklich stehen. Heute scheinen diese Tic-Tac-Vorstellungen zu etwas völlig und absolut Wichtigem für uns alle geworden zu sein. Wir kontrollieren nicht sie, sie kontrollieren uns. Wann wir schlafen und wie lange, wann und wie oft wir essen, wann wir uns entspannen oder wann wir produktiv sind, sind keine zufälligen aufkommenden Ereignisse mehr, sondern stattdessen sehr sorgfältig geplante. Es ist wahr, dass das Tic-Tac, das wir derzeit verwenden, eine enorme Macht bei der Vorhersage zukünftiger Ereignisse gezeigt hat. sogar Milliarden oder Billionen von Jahren von heute an und mit einer so großen Genauigkeit, dass wir zukünftige Sonnenfinsternisse innerhalb einer Sekunde Fehlerspanne vorhersagen können. Aber warum sind wir so besessen davon, die Zeit für unser tägliches Leben zu verfolgen, und was ist der Nutzen? 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Erholung, 8 Stunden Ruhe ist etwas, was eine Person mit viel Macht in der Gesellschaft vor etwa 200 Jahren sagte, und sein Modell ist bis heute weit verbreitet. Wie verbringen also die meisten Menschen jedes Jahr? Hier sind die Zahlen in voller Höhe dargestellt, betrachtet als ununterbrochene Tage ohne Auszeit. Der durchschnittliche Arbeiter ist ca. 80 Tage auf der Arbeit, schläft 122 Tage, schaut 9 Tage nur Werbung an, putzt 5 Tage lang, kocht 11 bis 12 Tage lang, fährt 20 Tage lang, steckt ca. 2 Tage im Verkehr, das heißt nur warten, und kauft 15 Tage lang ein. Schüler verbringen 50 Tage in der Schule, Hausaufgaben ausgenommen, schlafen 122 Tage lang, schauen 9 Tage Werbung an, sind 2 Tage im Stau und 15 Tage lang einkaufen. Für Arbeiter sind also im Durchschnitt 256 von 365 Tagen entweder für Schlaf, Arbeit, Kochen, Putzen, Einkaufen oder Verkehr bestimmt. Für Schüler sind es etwa 200 von 365 beschäftigten Tagen. Nochmals, was ich erwähnt habe, ist komprimierte, vollwertige Zeit, keine Pausen. Denk jetzt darüber nach, dass dies grobe Schätzungen darüber sind, wie du deine Zeit jedes Jahr verbringst. Die Zahlen können deutlich höher ausfallen, wenn wir auch die Zeit berechnen, die du verbringst in Warteschlangen oder Bussen, Extrastunden in der Schule, Überstunden bei der Arbeit, Warten auf ein Paket oder darauf, dass deine Kinder von der Schule nach Hause kommen, bevor du das Haus verlassen kannst, und viele andere kleine Dinge, die in direktem Zusammenhang mit dem Lebensstil des Geldsystems stehen. Stell dir vor, wie viel von all dem sich ändern würde, wenn du nicht zu einem Job verpflichtet wärst oder gezwungen wärst, an einem Bildungssystem teilzunehmen, das völlig veraltet ist, oder wenn das Transportsystem effizient und automatisiert wäre, sodass du die Fahrt genießen könntest, anstatt den Verkehr zu bekämpfen, oder wenn du nicht so viel Zeit mit Einkaufen, Putzen oder Kochen verbringen müsstest, oder jemals einer abscheulichen Werbung ausgesetzt wärst. Lass uns das jetzt genauer analysieren und sehen, wie relevant Strukturen wie Schule oder Arbeit sind, und wie Zeit mehr als ein Herrscher geworden ist. Sie ist zur Regel geworden. Der typische Schulplan ist eine reine Erfindung, die von dem Bedarf der Kultur, Arbeiter zu schaffen, angetrieben wird. Ich war 15 Jahre lang in der Schule und verbrachte viel Zeit damit, nichts zu tun, nicht einmal auf den obsoleten Unterricht zu achten. Ich saß einfach nur im Klassenzimmer und wartete darauf, dass der Unterricht zu Ende ging. Das ist jedem passiert, den ich kenne, ohne Ausnahme. Wir wurden bestraft, wenn wir zu spät kamen, und wir durften das Klassenzimmer nicht vorzeitig verlassen, auch wenn der Lehrer den Unterricht beendet hatte. Wenn der Lehrer nicht anwesend sein konnte, mussten wir trotzdem für die gesamte Dauer, 40 bis 50 Minuten, im Klassenzimmer bleiben. Die Lehrer waren auch gezwungen, ihren Lehrplan völlig nach der Uhr vorzutragen, so wie wir gezwungen waren, ihn zu hören. Als ob 40 bis 50 Minuten ausreichen würden, um irgendein Thema bedeutend zu lehren oder zu lernen, einschließlich des Sportunterrichts, der die gleiche Zeitspanne dauerte. Gab es einen besonderen Grund, warum? Nein. Das war der Zeitplan und wir alle mussten ihn einhalten. Wenn wir das nicht getan hätten, wären die Konsequenzen finanziell für die Lehrer und es gäbe eine Vielzahl negativer Auswirkungen auf die Schüler. Schlechtere Schulnoten, Disziplinarmaßnahmen, Dinge, die sowohl für den Schüler als auch für seine Eltern einen Rückschlag und Spannungen, Stress auslösen würden, aus Angst, dass der Schüler die Schule nicht beenden oder mit guten Noten abschließen wird, wodurch sein zukünftiger Arbeitsplatz, Job und somit sein Leben innerhalb des Geldsystems gefährdet werden würde. Also, vielleicht gab es einen besonderen Grund. Arbeitsplätze, Jobs sind ein weiteres Muss in der heutigen Welt und die Menge an Zeit, die wir in einem Job verbringen, wird nicht an Fortschritt oder Effizienz gemessen, sondern ist ein festes Programm, das in Geld gemessen wird. Alle Menschen, die ich kenne, verbringen fast jeden Tag einige Zeit in ihrem Job und tun absolut nichts. Warten nur darauf, dass die Zeit vorbei ist und sie ihre Pflicht auf der Uhr beenden. Das ist so ein Verlust an persönlicher Zeit und geschieht nur, weil wir vom Herrscher Zeit und Geld reagiert werden. Wenn der Job sagt, dass du 8 Stunden am Tag arbeiten musst, aber du deine Arbeit in 6 Stunden beendest, musst du immer noch 8 Stunden bleiben. Wenn du den Zeitplan nicht einhältst, gibt es auch hier strenge Strafen. Sowohl in den Schul- als auch Jobbeispielen ist die Hauptstrafe die Gefahr für deinen finanziellen Vorteil in diesem System. Wenn du diesen Vorteil verlierst, könntest du dein Leben verlieren. Nichts zu essen, keine Unterkunft, gesundheitliche Probleme haben etc. Oder anderweitig enorm leiden. Ein Job, Arbeit für Kaufkraft, ist das Mittel, mit dem Menschen an diesem System teilnehmen. Ohne Jobs kann es kein Geldsystem geben. Bus, Taxi, U-Bahn und Zugfahrpläne sind hauptsächlich mit diesen beiden wichtigen Müssen, Schule und Arbeit, synchronisiert und verstärken das System, so zu bleiben, wie es ist. Wenn die Arbeits- oder Schulstunden reduziert werden würden, würden die Transportunternehmen eine erhebliche Menge Geld verlieren. Selbst Fernsehprogramme und die meisten Ladenöffnungszeiten sind so konzipiert, dass sie zu diesem System passen. Wenn du an einem Sonntag etwas kaufen möchtest, ist der Laden möglicherweise nicht geöffnet. In diesem Zusammenhang findest du wahrscheinlich ein Casino, das um 1 Uhr morgens geöffnet ist, aber keine Apotheke, um Zugang zur Medizin zu bekommen, die du vielleicht brauchst. Diese Art von Öffnungszeiten wird in erster Linie durch Geld diktiert. Casinos verdienen zu dieser Zeit mehr Geld, also sind sie offen. Hast du jemals bemerkt, dass die meisten Filme oder Dokus in der Regel zu einer bestimmten Zeit kommen? Nun, um für das öffentliche Fernsehen in Betracht gezogen zu werden, müssen sie in ein vermarktetes Fernsehsenderprogramm passen. Diese Programme werden durch Werbung und andere Gewinnmotive angetrieben, weshalb die Nachrichten, Filme, Dokus etc. oft Zeit mit was auch immer, oft Unsinn, füllen müssen, nur um sie auf eine bestimmte Länge auszudehnen. Wenn du an Nachrichtensendungen denkst, sollten nicht die tatsächlichen Nachrichten, die berichtet werden müssen, die Länge der Sendung bestimmen? Warum ist es heute andersherum? Auch die Schlafenszeit und die Tagesverteilung wird vor allem durch diese beiden Bereiche, Arbeit und Schule, vollständig verstärkt. Wir denken vielleicht, dass es natürlich ist, 6 bis 8 Stunden am Tag und in der Nacht zu schlafen. Nicht so schnell, Geldsystem. Viele Studien wurden durchgeführt und die Schlussfolgerung ist, dass es keine normale Art zu schlafen gibt. Manche Menschen schlafen mehrmals täglich für 2 bis 4 Stunden. Andere bevorzugen tagsüber zu schlafen oder eine einzige feste Zeit pro Tag, aber nur für 3 bis 4 Stunden. In der heutigen vom Geldsystem kontrollierten Welt bleibt einem nicht viel übrig, als das alles auf einmal Schlafmuster von 6 bis 8 Stunden am Tag. Ich hatte immer ein ganz anderes Schlafmuster als die Norm. Ich ging um 4 oder 5 Uhr morgens schlafen und wachte um 13 oder 14 Uhr auf, wenn ich keine Schule hatte. Als ich zur Schule ging, verursachte mir mein Schlafmuster viel Stress und ich war gezwungen, mich anzupassen. Oft ging ich sehr müde zur Schule. Einfach ausgedrückt, ich war gezwungen, mich daran zu halten. Aus dieser Perspektive wäre ich nicht in der Lage, einen Job zu halten. Jedes Mal, wenn ich arbeiten musste, in Nebenjobs, kam ich so müde zur Arbeit, dass ich ohnehin nicht viel arbeiten konnte. Ich bin mir sicher, dass viele von euch das auch durchmachen, gezwungen, sich an den Zeitplan eurer Institution anzupassen. Und das vielleicht nicht gut. Obwohl einige denken, dass wir in modernen Stämmen leben und ein so großartiges Leben haben, werden selbst die grundlegendsten Dinge wie der Schlaf von unserer schlauen und fürsorglichen Gesellschaft diktiert. Viele Male müssen sich Menschen zwingen, um 22 Uhr schlafen zu gehen, nicht weil sie schläfrig sind, sondern nur, weil sie um 6 Uhr morgens aufwachen müssen, um am nächsten Tag im Zeitplan zu sein. Vielleicht gäbe es so etwas wie morgen nicht, wenn wir nicht aufwachen müssten, um zur Schule zu gehen oder pünktlich zu arbeiten. Wochenenden, Ferien und Feiertage. Das sind die Pausen von den obligatorischen Schul- und Arbeitszeiten, die institutionalisiert sind, aber auch sie sind sorgfältig organisiert und vom Geldsystem passend gestaltet. Wochenenden werden oft von Menschen reserviert, um sich nach einer Woche harter Arbeits- oder Schultage etwas auszuruhen. Selbst wenn 2 Tage jede Woche frei sind, sind sie vielleicht nicht so produktiv für viel mehr, als sich ein bisschen auszuruhen als Vorbereitung auf die folgende Woche. In diesem Zusammenhang, da die Schule bzw. Arbeit zu einem so großen Schwerpunkt in ihrem Leben geworden ist, haben einige Menschen, die ich kenne, keine Ahnung, was sie mit ihrer Freizeit an den Wochenenden tun sollen. Ob du es glaubst oder nicht, sie werden davon gestresst. Schule bzw. Arbeit ist so tief in ihrem Leben verwurzelt, dass sie kein bedeutendes Leben außerhalb davon haben. Wochenenden sind auch eine Zeit zum Einkaufen, wenn die Arbeiter das Geld, für das sie in der letzten Woche gearbeitet haben, ausgeben. So wird ein großer Teil der Wochenenden auch dem Einkaufen zugeschrieben. Einkaufen ist ein wesentlicher Teil des Geldsystems, ohne das kein Geldsystem existieren könnte. Menschen müssen zum Kauf und Konsum gebracht werden, um den Geldkreislauf in Gang zu halten. Urlaub ist ein weiterer Aspekt, der sehr konsumorientiert geworden ist. Menschen im Urlaub neigen dazu, noch mehr Sachen zu kaufen und zu benutzen. Vielleicht ist es der mentale Orgasmus, den sie nach langen Arbeitszeiten oder dem Lernen an 5 Tagen pro Woche bekommen. Das ist natürlich eine große Chance für Unternehmen, noch mehr zu verkaufen. Zahlreiche Multimilliarden-Dollar-Unternehmen verlassen sich vollständig auf diese langen Pausen, obwohl sie nicht wirklich lang sind, verglichen damit, wie viele Menschen voraussichtlich ein Jahr lang arbeiten bzw. lernen werden. Viele Menschen buchen Sommerurlaubsreisen viele Monate im Voraus, oft hypnotisiert durch Sonderangebote, während andere das Bedürfnis verspüren, diese Pausenzeit zu nutzen, um zusätzliche Stunden zu arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Ähnliches gilt für Winter oder ähnliche Pausen, in denen Menschen versuchen, sie so zu planen, dass sie das Beste daraus machen, und ihr Zeitplan wird oft durch Werbung und künstliche Rabatte beeinflusst. Religiöse und andere Arten von Feiertagen wurden in den meisten Marketingkampagnen auf Dekorationen und Urlaubsverkäufe in Supermarktregalen und Tagesordnungen Promotionen reduziert. Valentinstag, Weihnachten, Silvester, Thanksgiving, Halloween, Ostern, nationale Stammestage, Geburtstage von Menschen, Jubiläen und andere sind alle bekannter geworden in dem, was konsumiert werden soll. Sie sind mehr und mehr mit dem Essen verbunden, das bei diesen besonderen Anlässen in großen, teuren und verschwenderischen Mengen serviert werden sollten, oder mit den Geschenken, Dekorationen und anderen Gegenständen rund um den Weihnachtsbaum oder zum Geburtstag. Monate vor einem Neujahrsfest fangen Menschen an, über den neuen Ort zu sprechen, an dem sie feiern werden. Wenn du hier lebst, solltest du dorthin gehen, und wenn du dort lebst, solltest du hierher kommen, um zu feiern. Wochen zuvor beschäftigen sich Menschen in erster Linie damit, welche ausgefallene Kleidung und welchen Schmuck sie tragen sollen, wie viel Geld sie ausgeben sollen und welches Restaurant sie wählen sollen, welches Auto sie benutzen sollen, um dorthin zu fahren, und wie sie sonst besser und/oder reicher aussehen als die anderen, die dort auftauchen. Restaurants konkurrieren um ihr Geschäft mit exotischen Gerichten, neuzeitlichen Inneneinrichtungen und der besten Musik in der Stadt. Alle wollen so viel wie möglich verkaufen. Abgefahrene, teure und gefährliche Feuerwerkshows lassen die Menschen aufschauen, eine seltene Aktivität für die meisten, nur um für ein paar Minuten künstlich erzeugte Explosionen zu sehen. Eine Verschwendung von Ressourcen? Du entscheidest. Kommt schon, kommt alle, die teuren Getränke und Kleider, die unbequeme Kleidung und das gefälschte Lächeln dürfen nicht fehlen. Sicher, das geschieht nicht überall auf der Welt, aber das Feiern solcher Ereignisse wird definitiv auf die eine oder andere Weise von Geld beeinflusst, das soziale Status hervorbringt, die durch Objekte verkörpert werden. Auch wenn es nur dein Geburtstag ist, erwartest du den Kuchen und definitiv ein paar Geschenke. Auch Clubs und Restaurants sind vollständig auf den Konsum angewiesen, und die meisten Partys werden in den meisten Teilen der Welt mit Essen und Alkohol in Verbindung gebracht. Vielleicht ist es kein Wunder, warum viele Menschen es vorziehen, sich nach einer harten Arbeits-, Schul- oder Uniwoche unter Drogen zu setzen. Alles in allem, weil wir in einer Welt des erzwungenen ewigen Konsums und der sozialen Schichtung auf der Grundlage von Reichtum und Zugang leben, sind viele jährliche Ereignisse zu Konsumereignissen geworden. Vom Weihnachtsbaum über Geschenke, von der teuren Kleidung, die du kaufst, bis hin zum Alkohol, den du konsumierst, wird alles von der Kultur als normal projiziert, nur damit sie ihre Produkte kontinuierlich vermarkten können, um einen Gewinn zu erzielen, ohne Rücksicht auf menschliche Belange. Wir unterstellen nicht, dass das eine Verschwörung zwischen Unternehmen ist, die uns zwingt, mehr auszugeben. Viel einfacher ist es nur ein Teil davon, wie das Geldsystem funktioniert. Wie du wahrscheinlich inzwischen erkennst, jeder Aspekt deines Lebens, wann und wie viel du schläfst, wann und wie viel du arbeiten oder lernen musst, wann du dich entspannen oder Spaß haben kannst und insgesamt, wie du die meiste Zeit deines Lebens verbringst, wird von einem gefühllosen, verschwenderischen, rücksichtslosen System bestimmt, das in erster Linie auf ewigem Konsum und Zwangsregeln basiert. Wir konsumieren jedes Jahr, schauen auf die Uhr und schnorren nach Geld, alles, damit wir es im nächsten Jahr wieder tun können. Erinnere dich jetzt an den wahren Wert von Jahren, Monaten, Wochen, Tagen, Minuten und Sekunden. Kannst du jetzt sehen, wie wir dazu ausgebildet wurden, heute von diesen Maßnahmen so besessen zu werden? Wir wurden für Gewinn robotisiert. Wenn ich dir 1440 Euro pro Tag gebe, würdest du mehr als wahrscheinlich versuchen, alles Tag für Tag auszugeben, um jeden Cent zu maximieren. Nun, 1440 ist auch die Anzahl der Minuten, die du an einem Tag lebst. Was wäre, wenn unsere Zeit die Währung werden könnte, die wir stattdessen weise ausgeben wollen? In einer Gesellschaft, in der Geld oder irgendeine Art von Handel eine obsolete Idee ist, in der es keine Spur von Regeln oder Wahrnehmungen des Geldsystems gibt, werden Menschen in der Lage sein, andere als das zu schätzen, was sie sind, anstatt für das, was sie tragen. Vielleicht werden die neuen Feiertage Ereignisse, bei denen sich Menschen versammeln, um einen gemeinsamen Zweck zu feiern, dann sein, wenn wir Raumschiffe auf anderen Welten landen, wenn eine Sonnenfinsternis stattfindet und wenn sich andere erstaunliche Naturereignisse entfalten. Vielleicht sind solche zukünftigen Feiertage mehr als nur ein Moment zum Feiern. Sie könnten sowohl ein Moment zum Feiern sein, als auch ein Moment für uns alle, um mehr über die Welt und uns selbst zu erfahren. Mehr noch, in einem so humanen System, das wir auf trumpside.com ausführlich beschreiben, werden Menschen vielleicht nicht das Bedürfnis verspüren, so besessen von der Verfolgung der Zeit zu sein. Vielleicht würde es ein Jahr, ein Monat, eine Woche, eine Stunde, eine Minute oder eine Sekunde nicht mehr geben. Zumindest in der Art und Weise, wie sie heute unser Leben leiten. Vielleicht werden wir einfach nur leben, entdecken, genießen, entspannen, kreativ sein und erforschen.